leise rieselt der Schnee, Wellen schlägt's auf dem See, bräuhäunlich stirbt hier der Wald, die dritte Kerze brennt bald. Moin, liebe Freunde meiner Audiokonserven, spricht der seichten Unterhaltung. Das ist Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 72 und ich bin der Andi. Ja, liebe Freundinnen, es hat tatsächlich geschneit. Dienstagmorgen, die Holde hatte Frühdienst und offeriert mir gegen 4.50 Uhr das Dick-Schnee-Läge. Och nö, dachte ich und stand auf. Zumindest eine schaufelbreite Schnee wollte ich wegräumen. Schließlich erwartete ich ein Paket und wollte nicht, dass sich der UPS-Mann oder die alte Dame vor dem Haus auf die Fresse legt. So machte ich mich arbeitsfertig, schnappte mir die Schaufel und trat hinaus in diesen Winter. Der Dickschnee entpuppte sich als übernässter Pappschnee. Während die inkontinente Dachrinne auf ganzer Länge des Moos aus den Fugen des Verbundsteinpflasters tropfte, regnete es munter weiter. Begeistert war ich nicht, dennoch legte ich einen schaufelbreiten Weg frei. Die anschließende Fahrt zur Arbeit gestaltete sich abwechslungsreich. Die Hauptstraßen im Ort waren bereits geräumt, die Nebenstraßen noch nicht. Auf der K19 dann Schnee, aber aufgrund morgendlicher Frühfahrer hatten sich schon zwei Fahrspuren gebildet. Zwar kam mir ein Räumfahrzeug entgegen, doch das hatte sein Räumschild oben und streute nicht. Die Bergkuppe präsentierte ein holpriges Eisfeld, dort, wo es eigentlich immer zuerst glatt wird, und danach ging's durch den abgeholzten Wald ins Tal. Engelskirchen, auch als Regenloch bekannt, wartete mit Schneematsch auf. Insgesamt unproblematische Straßenverhältnisse, allerdings war dort der Räumdienst mutmaßlich der Ansicht, dass das zähe Wasser, aka Schneematsch, etwas flüssiger sein könnte und streute fleißig Salz in den Matsch. Leise nieselt der Regen, Matsch liegt auf all unseren Wegen, weihnachtlich glänzt LED, früher war öfter mal Schnee, und nachmittags war dann alles vorbei. Bis zum nächsten Mal. Circa in 2 Wochen ist übrigens Weihnachten, sofern diese Konserve zeitnah gehört wird. Was bedeutet das für den Pottmusikcaster? Richtig, Zeit, sich langsam seine Weihnachtsgeschenke zu ordern, sofern nicht längst geschehen. Ein Blick in die Seite des Lieblings-Online-Versenders meines Vertrauens ließ mich erschaudern. Das gewünschte Objekt ist derzeit nicht auf Lager, sondern erst in ein paar Wochen lieferbar. Aber ich habe doch in Kürze Urlaub, das geht doch nicht. Kurz vor einer Panikattacke schloss ich das Fenster, surfte per Favorit auf die Alternativseite, den B-Lieferanten meines etwas geringeren Vertrauens, weil die Packerinnen es mit ihrem Job dort erfahrungsgemäß nicht ganz so genau nehmen. Will sagen, die nehmen einen Versandkarton, stecken die georderten Teile rein, einen Hauch Knüllpapier dazu und kleben es zu. Ordentlich verpackt könnte man das Paket nun schütteln und würde nichts hören. Tja, ordentlich verpackt. Bislang raschelte und polterte es immer im Karton. Deshalb stellt sich immer auch die Frage, welche Versandart unter Berücksichtigung des möglichen Verpackungsdesasters weitestgehend die Beschädigung des Inhalts minimiert. Standardversand gleich UPS, DHL, DPD, je nachdem. Versus UPS Express gleich 5 Euro Aufpreis, dafür schnellere Lieferung. Ich wäre ja mit DHL zufrieden gewesen, aber das stand allein nicht zur Auswahl. Deshalb wählte ich UPS Express, weil auch die bislang relativ unbeschädigte Pakete ablieferten und der Paketshop im Ort nicht zustellbare Ware ab 16 Uhr bereithält. 2 Teile. Keines davon sehr schwer in einem Umkarton. Das sollte klappen. Zustellung Dienstag bis spätestens 12 Uhr. Montag im Versand. Dienstag gegen 8 Uhr erhielt ich einen Anruf eines Familienmitglieds, das Paket sei zu Hause eingetroffen. Yay! Gegen 11 Uhr erhielt ich eine Nachricht der Holden, dass sich die Lieferung verzögere, sprich, das Paket an einem anderen Tag geliefert würde. Nun, das bezweifelte ich, weil es ja bereits geliefert worden war. Vorfreude. Ich konnte es nicht erwarten, nach Hause zu kommen. Da lag es, das Paket, äußerlich unbeschädigt, das ließ mich hoffen. Ich öffnete es und darin befanden sich ein Artikel in Originalverpackung, ein weiterer Artikel in einem Druckverschlussbeutel, ein Hauch Knüllpapier. Letzteres hätte man noch weglassen können, da es nicht hätte verhindern können, dass die zwei Artikel sich im Karton hätten treffen können. Was ein Satz. Und weil der Artikel im Druckverschlussbeutel einen abgewinkelten TRRS-Stecker besitzt, hat dieser sich anlässlich einer Kollision der Teile in der Umverpackung durch den Druckverschlussbeutel in die Originalverpackung des anderen Artikels gebohrt, womit die Teile für den weiteren Transport untrennbar miteinander verbunden waren. Glücklicherweise auf der Unterseite des originalverpackten Artikels, wodurch trotz des Kontaktes Steckers mit dem Gehäuseboden keiner der beiden Artikel beschädigt wurden. Übrigens hätte man den Artikel im Druckverschlussbeutel unproblematisch in die Originalverpackung des anderen Artikels packen können, aber man scheint dort im Akkord zu packen, lieblos und vielleicht gepaart mit einem Hauch Neid, dass andere sich etwas kaufen können, was man selbst gerne hätte. Rein die Scheiße, zugetaped, nächster Order. Ist ja nicht mein Kram, was interessiert mich das Zeug der anderen? Wenn's in Arsch geht, kann man's ja schließlich reklamieren. Danke, übrigens, das wünsche ich dir, lieber, liebe Verpackungsfachangestellte, für alle deine Bestellungen für den Rest deines Lebens auch. Naja, vielleicht sollte ich ja gar nicht so hart urteilen. Vielleicht kannst du ja gar nichts dafür. Vielleicht hat dir ja niemand gesagt, dass man, auch wenn man in einer Überfluss-Wegwerfgesellschaft lebt, das Eigentum anderer trotzdem sorgfältig behandeln sollte, auch wenn man es selbst nicht wertschätzt. Vielleicht auch, weil du dich selbst nicht wertgeschätzt fühlst und gegebenenfalls für Mindestlohn Sachen für einen vermeintlich Besserverdienenden packen musst. Dies ungeachtet der Möglichkeit, dass der vermeintlich Besserverdienende auch ein Mindestlohnempfänger sein könnte, der seit Jahren auf so einen Teil spart. Also jemand wie du, der sich total freut, weil er sich einen Traum erfüllt und dann kaputten Kram bekommt, weil es dir schlichtweg egal ist. Der dann den Ärger mit der Reklamation hat, was seine Freude unterm Strich zusätzlich schmälert. Ist eigentlich doch gar nicht so schwer, darauf zu kommen, oder? Aber wichtiger noch, änderst du jetzt dein Packverhalten? Falls ja, wünsche ich dir einwandfrei verpackte und zugestellte Ware. Falls nicht, belasse ich's beim ersten Wunsch. Aber solltest du, obwohl du es möchtest, nicht anders handeln können, weil dir irgendeine betriebliche Order aus Gründen der Kostenersparnis eine derart schlampige Packweise vorschreibt, dann wünsche ich, dass die Bude pleite geht und du anderen Ortes einen besseren Job bekommst. Es soll sich nämlich niemand dran bereichern können, dass sich Kunden ärgern müssen. Sodale, genug der situationsangemessenen Wünsche. Glücklicherweise wurde, wie ich bereits anmerkte, trotz des Kontaktes Steckers mit dem Gehäuseboden nichts beschädigt, was wiederum bedeutet, dass ich die Sache nutzen kann, was wiederum bedeutet, dass ihr gegebenenfalls demnächst den Output zu hören bekommt. Klingt kryptisch, ist auch so. Mir schwebt da was vor, aber noch sehr unausgegoren und ich muss damit noch etwas schwanger gehen. Apropos gehen. Letzte Woche war ich mit der Holden schrittieren und auch dabei konnte ich mich wieder nicht zurückhalten. Deshalb enthält auch diese Konserve Spuren der Holden, doch hört selbst. Aber diese bescheuerte Stinkefingerkatze, die scheint ja sehr beliebt zu sein, ne? Ich weiß gar nicht, wofür die ist. Manchmal ist es auch ganz gut, wenn man so ein bisschen unwissend ist. Aber ich glaube, für mich gäbe es nie einen Grund, mir so eine Scheiße aufs Auto zu kleben. Und überhaupt finde ich diese beklebten Kirmesautos kacke. Ja, damals in 70er, nee, in 80er, 90er, da konnte man das ja noch machen. So mit Zierstreifen und was weiß ich, was hatte ich alles auf dem Auto, aber mir fehlt die Phase. Was? Dir fehlte eine Phase? Also nichts mit 400 Volt, sondern nur mit 300 oder was? Ich hatte nur drei Zylinder, erinnere dich. Stimmt, du hattest nur drei Zylinder. Aber Drehstrom hat halt drei Phasen, ne? Mit zweien ist da nicht mehr so toll. Fährt doch mit einem. Weiß ich nicht. Ich halte mich da mal raus. Du hast mir die dritte Phase gegeben. Ich bin deine dritte Phase. Du hast sie mir zumindest eingebaut. Ah, okay. Doch ein guter Heimwerker. Ich habe keine Ahnung. Aber ich bin jetzt auch nicht der Typ, der hier dauernd mit denen redet. Das müssten dann schon Informationen so aus dritter oder zehnter Hand sein, die dann mal irgendwann bei uns ankommen. Nö. Also für mich gibt es ja eigentlich nur eine Nachbarschaft, mit der ich mich austausche, und das ist die alte Dame. Ansonsten bin ich ja eh meistens drin und da kommen keine Nachbarn hin. Seit dem ersten Todesfall hält er sich ja auch sehr zurück. Morgen. Da hat er eigentlich kaum noch Zeit. Wahrscheinlich möchte er irgendwelchen Fragen aus dem Weg gehen, wie es denn jetzt da weitergeht, ob er jetzt da hinzieht, ob er das Haus übernimmt oder was, weißt du? Früher, wenn man sich traf, konnte man ja mal einen Moment miteinander reden, aber jetzt ist es ja mehr so, oh, es kommt ein Auto, ich verpiss mich mal schnell um eine Ecke, weil wenn ich nicht da bin, muss ich auch nichts sagen. Da sich meine Neugierde da ja sehr in Grenzen hält, alles gut. Ich erlebe das ja sowieso, mutmaßlich, also wenn ich da noch lebe, was da passiert. Insofern, nur wenn er klug ist, dann macht er genau das, was die einen Nachbarn auch gemacht haben. Der reißt das Ding bis auf die Bodenplatte ab, also hier die, die Kellerdecke, und baut neu drauf, weil wenn ich sehe, wie viel die lüften, dann haben die ein massives Schimmelproblem, und das hatten die ja früher schon in meiner Kindheit im Endeffekt, weil dieses Flachdach immer undicht war. Ich denke, das kriegst du aus der Hütte nicht mehr raus. Das kann nur schlimmer geworden sein. Ja, die haben auch viel gelüftet. Böse Zungen behaupten ja, also das war ja in der Kindheit immer so, dass die dann sagten, ja, da läuft das Wasser die Wände runter, wenn es geregnet hat, ne? Weil das Dach halt so undicht war. Und dann hieß es, die haben da Holzpaneele an die Wände gemacht, damit man nicht sieht, wie das Wasser runterläuft. Aber dann kannst du dir natürlich vorstellen, wie es dahinter aussieht, ne? So, und das ist ja eins dieser Häuser mit Holz. Ja. Ne? Also mit außen Holzwand. Und wir hatten ja unten die Häuser mit außen Asbestplatten. Also Eternit ist ja immer noch. Ein Linienbus fährt gerade hier an der Schule raus. Innen drin zwei Passagiere mit OP-Masken. Nase ist bedeckt. Und vorne ein Fahrer ohne alles. Hast du gesehen, der Busfahrer, der hatte nichts. Ich weiß nicht, ob die jetzt in so einer Plexiglasverkleidung sitzen da, damit die nichts tragen müssen. Genug der Kindheitserinnerungen. Ich mache an dieser Stelle einfach einen harten Schnitt und wir kommen langsam aber sicher zur Genossenschaft und den Feldern oben in der Nähe von Vossbruch. Ist das jetzt ein neuer Trend? Bunte Schubkarre? Schubkarre in Magenta, Flieder und Gelb. Ah, zum Glück auch in Silber. Wo ich jetzt den Acker sehe, ne? Ich hatte jetzt eben auf Twitter gelesen, da haben sie auf irgendeinem so Feld einen Ehering gefunden. 50 Jahre alt. Hat wohl mal irgendeiner verloren. Ich habe vor ein paar Jahren irgendwie eine Frau bei der Gartenarbeit einen verloren. Und vom Ahrtal, der ist jetzt nach der Flut wieder aufgeschwemmt worden. Aha. Die irgendwie vor 20 Jahren sich neu machen lassen. Ich war ziemlich betrübt, weil sie nicht wusste, wo. Und jetzt ist er wieder da. Ist ja auch schön. Jetzt hat sie zwei. Ja, toll. Aber grundsätzlich, wo wir hier beim Thema Trecker sind, ne? Gestern, nein, also. Schön war es gestern. Schön war es gestern. Ja, du sagst schön, ich sag scheiße. Also, erstmal der Markus auf Twitter, tolle Aktion. Da haben also eine ganze Menge Landwirte ihre Trecker bunt geschmückt und fuhren dann in einer Art Prozession durch die Lande, um Geschenke an, weiß ich nicht, Seniorenheime, Kindereinrichtungen, irgendwas zu verteilen. Grundsätzlich ja eine nette Idee, aber dann kam das Ganze abends in der Aktuellen Stunde im WDR. Und wo haben sie es gedreht? Selbstverständlich hier in Lindlar. So, das bedeutet, gestern Abend waren 50 Trecker, 138? Ja. 138? Die Frau im WDR doch gesagt. Die hat gesagt 138? Also 100 waren, wir haben 138. Wir haben 138 Fußfälle und Wegkreuze hier im Ort. Warum auch nicht 138 Trecker? Ungefähr. Egal. So. Jetzt waren die hier im Ort. Schön bunt. Mit Lichterketten. Zum Teil einem Weihnachtsmann hinten drauf oder Sternchen und was auch immer. Damit fuhren sie durch den Ort. Es windet. Vielleicht mache ich jetzt noch mal eine kleine Pause, bis wir im Windschatten des Waldes sind, falls der Puschel nicht funktioniert. Kann ich besser ranten. Ich muss mir demnächst wieder so eine Altherrenkappe kaufen, weißt du, so mit diesen Ohrklappen. Weil, ja, das mag ja sein, dass du die hast, aber ich kriege hier kalte Ohren. Ja, aber... Ja. Aber die alte kann doch schon fast alleine laufen, also die werfen wir dann am besten weg. Ja, noch habe ich keine neue. Na, vielleicht schneit es ja mal. Wir sind jetzt an der Krippe. Hat sich noch nicht viel getan. Gut. Jesuskind ist immer noch nicht da. Ist aber auch noch nicht der 24. Ist heute übrigens der 2. Advent 2021. Wo war ich? Ranten. Ranten wegen der Trecker. Also grundsätzlich eine ganz nette Idee. Und sie sagten, ja, wir wollen einen Funken Hoffnung setzen. Was weiß ich. Alles ganz nett. Haben sich bestimmt auch ein paar Leute gefreut. Aber jetzt waren diese 138 plus minus, keine Ahnung, Trecker im Ort. Und irgendwann mussten die aus dem Ort ja auch wieder raus. Rausgefahren sind sie dann über die Rheinstraße und unweit dieser Straße steht unser Haus. Gegen, ich glaube, 7:45 war es, hörte man die ersten Trecker. Die bollerten dann über die Straße, Heidenlärm, manche hatten Musik an, aber die hörte man kaum, weil der Treckermotor war ja so laut. So, und dann fuhren die daher, relativ langsam. Manchmal hatte ich schon das Gefühl, da könnte ja auch noch ein Lanz Bulldog dabei sein. Damit die geneigte Zuhörerschaft eine ungefähre Vorstellung bekommt, von was ich denn da rede und über was ich denn da rannte, hier eine kleine Live-Aufnahme von der Terrasse. Frau ging dann mal raus, hat ein bisschen videografiert. Ich bin dann 10 Minuten später auch nochmal rausgegangen, habe ein bisschen videografiert. Dann war irgendwann dieser Treckerzug zu Ende, gefühlt nach einer halben Stunde. Und dann vermute ich mal, die sind Richtung Freilichtmuseum gefahren und haben sich da, keine Ahnung, verabschiedet. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kamen sie dann irgendwann wieder. Also die ganze Aktion auf der Rheinstraße hat über eine Stunde gedauert, dass da Trecker hergefahren sind. Und zurück fuhren sie, wie sie immer fahren, bei uns durch den Ort, so mit knapp 50 Sachen. Und ihr kennt ja diese großen Trecker, die, naja, die sehen schon fast aus wie eine Zugmaschine, also wie ein großer LKW. Und wir haben auch hier bei uns am Ort einen, der, da habe ich ja auch schon mal drüber gerantet, mit diesen Treckern nicht nur landwirtschaftliche Maschinen ziehen, sondern auch große Kipper, mit denen Erde zu Erddeponien gefahren wird. Das dann vorzugsweise an den Steigungen zwischen 30 und 40 Stundenkilometern. Und die kannst du in der Regel nicht überholen. Und das meistens auch noch dann, wenn ich nach Hause muss. Also insgesamt eine unschöne Situation. Zu gestern, ganz abgesehen davon, dass auch alles noch irgendwie nach Ruß stank, aufgrund der Abgase. Weil einige von diesen Treckern, naja, die hätte man auch noch mit Heizöl betreiben können, weil das sind noch diese Motoren von, keine Ahnung, 1960. Die flocken noch richtig, da ist nichts mit Feinstaub. Ja, und wenn man das dann bedenkt, im Rahmen des Klimawandels, ob es dann so sinnvoll ist, mit 138 plus minus Treckern durch die Gegend zu orgeln, egal mit welch netter Motivation, ist die ganze Sache für mich ja dann doch ziemlich fragwürdig. Aber offensichtlich haben Landwirte ja im Moment nichts Besseres zu tun. Denn die Felder sind abgeerntet. Hurra! Jetzt kommt diese braune Sprudelgetränk-Truck-Parade nicht mehr durchgefahren. Jetzt kommen die Trecker. Auch stelle ich mir mal die Frage, was machen die jetzt mit diesen ganzen Lichterketten? Die haben ja mit Ducktape Lichterketten in die Räder geklebt. Irgendwo vorne an den Lader, ans Dach. Vielleicht auch mit Kabelbindern. Was machen die damit, wenn die damit durch den Dreck gefahren sind und alles? Die machen die doch nicht sauber. Oder verwenden die nächstes Jahr nochmal oder schmeißen die weg? Und haben die alle bei Amazon gekauft? Kriegen 138 Leute plus minus erstmal ein Paket von Amazon oder von AliExpress mit einer Lichterkette drin oder zwei oder fünf? Für einen Trecker zu dengeln. Schlimme Zustände hier. Naja, kommen wir zu etwas anderem, zum Beispiel dem Impfen. Auch darüber gab es was zu sagen. Heute Morgen standen sie in Nümbrecht Schlange, um sich impfen zu lassen. Blöd nur, war kein Impfstoff da. Gab dann ein logistisches Problem. Auch wieder so ein Ding. Ich weiß von einer Bekannten, deren Mutter wollte sich die Boosterimpfung holen. Dann hat der Arzt angerufen und den Termin abgesagt, weil es scheinbar so viele Erstimpferanfragen gibt, dass die sich überlegt haben, den Impfstoff, der uns zur Verfügung steht, eher für die Erstimpfung zu brauchen. Und dafür wurden Boostertermine jetzt erstmal verschoben. Ja, wir haben einfach nur Schwein gehabt, dass wir das früh genug gemacht haben. Ja. Aber das habe ich im letzten Podcast schon gesagt. Nee, das ist bitter. Ich habe heute so eine Grafik gesehen, die hat der Lauterbach retweetet, bezüglich des R-Wertes von Omikron, wo der theoretisch liegen könnte. Und da ist also irgendwo bei um 2 plus minus alles möglich. Könnte auch weniger sein, aber wenn du dir überlegst, dass jeder, der Omikron hat, pauschal vielleicht 2 oder 3 andere Leute ansteckt. Gegebenenfalls auch schon Geimpfte, ungeboostert oder weiß der Geier wen. Ein Wettlauf gegen die Zeit, schreibt er. Ja, aber das wissen wir ja. Und wenn ich jetzt sehe, wie viele Leute in unserem Umfeld, also da meine ich jetzt nicht nur Familie, sondern auch Bekannte oder Arbeitskolleginnen, wie viele Leute da trotz Impfung mittlerweile wieder sich mit Corona anstecken, das ist schon ordentlich. Ja, und ein Großteil hat natürlich keinen Bock, jetzt jeden Tag irgendwie sich einen Bürgertest zu holen, um dann arbeiten zu dürfen. Ne? Zumindest von einer Person weiß ich, die hat dem Druck nicht länger Widerstand geben können und hat sich dann impfen lassen. Und die Tochter dieser Person ist dann positiv und die Person hat jetzt gerade mal die erste Impfung. Mal gucken, was wird. Kommt ja auch ein bisschen auf die Variante an, aber ich denke mal, den Wildtyp wirst du jetzt nicht mehr finden. Im Moment haben sie sowieso wahrscheinlich überall nur noch hier Delta und ja, die Tage kommt dann halt Omikron, ne? Was heißt kommt, wird schon da sein, aber ich weiß nicht, ob sie es jetzt schon in die Richtung wirklich testen. Müssen wir halt sehen. Aufgrund der Tatsache, dass wir ja jetzt positive Fälle im Arbeitsumfeld haben, insbesondere bei der Holden, ist das ja dann auch eher problematisch, weil sie ja in einer Kita arbeitet und da ja nicht den ganzen Tag FFP2 getragen wird, ist das Risiko, dass man sich möglicherweise reinfiziert, ja doch da. Wenngleich ich mir jetzt keine Sorgen mache, dass das vielleicht ein schlimmer Verlauf werden könnte oder so. Ich gehe eher davon aus, dass wir es eigentlich überhaupt nicht mitkriegen. Aber trotzdem machen wir jetzt jeden Tag einen Schnelltest in der Hoffnung, dass man, wenn eine so hohe Virenlast bekommt, zumindest, dass der Schnelltest überhaupt auslöst. Und das ist ja auch wieder so ein Ding. Als Geboosterter oder zweifach Geimpfter weißt du ja noch nicht mal, ob du überhaupt so viel rauslässt, dass die Sensitivität von so einem Schnelltest das überhaupt erkennt. Aber allein aus Sicherheitsgründen, auch wegen der alten Dame nebenan, habe ich da keine Lust, irgendetwas zu riskieren. Bei uns waren jetzt die letzten beiden Tage, seitdem wir das halt wissen, dass es einen positiven Fall gab, negativ, aber das werden wir jetzt noch 2 Tage beibehalten, weil ich denke, wenn bis dahin nichts ist, das wären dann theoretisch 6 Tage nach Infektion der anderen Person, wird sich bei uns dann auch nichts mehr tun. Und wie gesagt, die Personen waren zweifach geimpft. Da bin ich ja mal gespannt. Mal wieder, denn ich habe letzte Woche, das heißt bei der letzten Aufnahme ja, die Aussteuerung auf manuell gestellt. Manuell, Mittel. Ich habe nur 3 Möglichkeiten hier am Handy. Entweder niedrig, mittel oder hoch. Ich habe es auf Mittel gestellt, aber heute nicht kontrolliert, ob es immer noch auf Mittel steht oder ob sich es auf Automatik zurückgesetzt hat. Das wäre dann doof, weil dann würde es mein Schnaufen wieder hochziehen. Falls nicht, schneide ich das jetzt einfach raus und das ist auch okay. Also wir haben jetzt in der Firma diese Tragtelefone anstelle dieser Piepser. Ne? Und das hatte ich jetzt neulich, weil ich... Morgen. Das hatte ich jetzt neulich, weil wenn ich eins hasse, dann ist das, wenn auf dem Klo so ein Tragtelefon klingelt. Ne? Habe ich mir dann so eine Wahleinstellung gemacht, so lautlos. Ne? Und ich dann auf Klo, Ding auf lautlos gestellt. Und dann vergessen, genau. Das ist dann auch so ein Ding. Und eigentlich sollte das ja vibrieren. Und ich habe das Ding ja in der Hosentasche, so seitlich, unterhalb des Hüftknochens, eingeklinkt. Fazit, ich merke nichts mehr. Oder ich habe möglicherweise, da müsste ich mal nachgucken, auch das Vibrieren abgeschaltet, weil, das kann sogar gut sein, weil, wenn dieses Teil auf dem Tisch liegt, Und das fängt an zu vibrieren. Da fällt dir ja fast der Monitor um. Macht einen Höllenlärm. Das reißt dich also total aus dem Schlaf. Ne? Das willst du nicht. Deswegen gut, dass wir mal drüber geredet haben. Aber nee, ich stelle das Vibrieren nicht an. Schön wäre es, wenn man so ein Profil mal so nur für 10 Minuten. Klickst auf den Knopf. Nach 10 Minuten geht das wieder an. Auf das andere, auf Standard. Das reicht ja eigentlich für am Klo. Das haben wir tatsächlich in der Kita auch. Weil in unserem Raum die Kinder schlafen. Dann stellen wir mittags das Telefon auf lautlos, damit die Kinder nicht geweckt werden, wenn sie dann klingelt oder anruft. Und am nächsten Morgen beschweren sich die Kolleginnen immer, warum wir denn nie ans Telefon gehen, wenn man versucht, uns anzurufen. Ja. Nee, da müsste man echt so ein Zeitding haben, ne? So 10 Minuten lautlos oder Stunde oder zwei in eurem Fall. So für den Fall, dass man es vergisst. Ja, das ist nämlich auch so ein Ding, ne? Dieses Tragtelefon hat ja eine Tastensperre. Da klickst du also die Tastensperre rein, aber nach dem nächsten Anruf oder nach einer Stunde, wenn nichts passiert ist, ist sie einfach wieder raus. Ich habe das Ding aber manchmal länger als eine Stunde ungebraucht irgendwie in die Hose eingeklinkt. Ne? Nein, da funktioniert das. Und das kannst du nicht einstellen, wann die sich selbsttätig wieder löst. Das ist überhaupt so ein, in meinen Augen recht unnötig. Das Schlimme ist, wenn du so ein Ding hast, du verstrahlst dich die ganze Zeit decktechnisch, nur damit du immer irgendwie erreichbar bist. Wenn ich in einer Besprechung bin, drücke ich Leute schon mal gerne weg. Weil ich empfinde es als unhöflich, wenn du gerade mit irgendeinem redest und dann klingelt dieses Telefon und man geht dann sofort dran. Ja, das heißt also, jeder Furz, der hier irgendwie anklingelt, ist wichtiger als die Person, mit der ich gerade rede. Das empfinde ich echt total als unhöflich. Na, kann man gucken, vor allen Dingen die Telefone, die speichern ja, wer angerufen hat. Da kannst du ja noch eben 5 Minuten zu Ende quatschen oder so und dann rufst du dann an, weil du hast ja gesehen, wer in Abwesenheit war. Aber die sofort alles unterbrechen, weil da irgendeiner... Das ist auch so ein Schwanz, ne? Der kriegt das mit seinem Fahrrad auch nicht geregelt, an Rand zu fahren. Da gehst du schon auf die Seite, da muss der mitten hier auf dem Weg weiterfahren. Anstelle mal nach rechts. Nee, zurück zum Tragtelefon und zu unhöflich. Wenn ich mit einem rede... Und der meint, er müsste an sein Telefon gehen, weil das jetzt ach so wichtig ist. Da kann das schon mal sein, dass ich dann einfach gehe. Einige Leute machen das schon nicht mehr, wenn sie gerade mit mir reden, weil sie genau wissen, danach bin ich erstmal weg. Ich meine, es nieselt leicht, ne? Irgendwie so ganz, so ein bisschen feuchtelt es ins Gesicht. Der Schlosspark. Also eine besondere Wassertiefe ist das ja nicht mehr da in der Mitte, ne? Der ist total verlandet, der Teich hier. Lass das mal 20, 30 Zentimeter sein, mehr ist hier nicht. Und da drauf ziehen die Enten ihre Kreise. Leicht gekräuselt durch die Wellen. Also nicht die Enten, die Wellen. Die Oberfläche ist leicht gekräuselt. Ist nämlich ein bisschen Wind. Hört ihr das? Oder hört ihr es nicht, weil der Puschel drauf ist? Tote Minimaus. Ja. Yeah. Das ist echt der Hammer. Den müsste man mal ausbaggern. Ey, guck mal, was da ein Driss drin ist. Jetzt, wo das Wasser mal so klar ist. Wahnsinn. In der Kindheit war es wassertiefer. Definitiv. Aber das ist ja nun auch schon über 50 Jahre her. In so einer Zeit, da verlandet schon mal einiges und da fällt auch eine ganze Menge Laub und Driss in so einen Teich und sedimentiert da vor sich hin. Könnte ich mal ein Foto machen, weil die Bank sieht jetzt ein bisschen zerlegt aus. Das wäre ja auch mal schön. So, was? Karte? Nee. Nochmal von hier, da haben wir noch Beispielfotos. Boah, was machen die denn da oben? Guck mal, was da Holz. Wahnsinn. Ja, hör mal, fahr mal die Unterkaltenbach. Da fährst du im Endeffekt durch einen Holztunnel. Auf der einen Seite ist Hang und auf der einen Seite, wo die Dosen liegen, ne? Also auf dem Sumpfgelände, da steht über 4 Meter hoch das Holzzeug. Und der Oberknaller ist, ich meine, die Straße ist dreckig, da liegt Laub, da liegt Rinde, da liegt also klein gefahrenes Zeug von diesem Holzmachen. Gerade am Rand, also im Übergang von der Straße zum unbefestigten Teil. Und wenn du da jetzt deine Holzstämme lagerst und die relativ bündig sind, dann geht das ja noch. Aber dann guckt der eine oder andere dann schon mal in so einem Meter Höhe oder halb Meter Höhe einen Meter weit raus. Also wenn du da mal mit dem Auto wegrutscht und wirklich in die Baratten oder gegen diesen Holzstapel rannst, an diese ganzen Stirnflächen, und da guckt jetzt natürlich dieser Stamm in der Mitte raus, das war's. Sind da noch Einbahnstraße? Nee. Und die kommen dir da entgegen. Deswegen ist ja mein Auto auch so dreckig. Da habe ich was verpasst. Ist schon Januar? Wieso? Weil diese Sportaffinität kommt doch immer erst nach Weihnachten mit dem Neujahrsvorsitz. Ja. Finde ich alle Monate zu früh. Ja, aber vielleicht, weil sie ja während der Pandemie sowieso schon fett geworden sind und jetzt zu Weihnachten noch fetter würden. Und was willst du auch sonst machen außer Sport? Jetzt passiert ja nichts. Ganz groß nirgendwo hin. Ich gehe mal davon aus, Weihnachtsevents gibt es jetzt groß auch nicht mehr, oder? So geocaching-technisch. Ja, die Geotoken. Entweder wir fahren zu irgendeinem ganz tollen, gehypten TB-Hotel, damit du sie dann auch quitt kriegst, oder wir tun die hier irgendwo rein, aber dann werden die wahrscheinlich nächstes Jahr noch hier liegen. Gut, bis nächstes Jahr ist jetzt nicht mehr so lange, aber ich meine das Ganze. Ja, wo sollen die denn hin? Kilometer machen. Ach so. Und wenigstens wirklich abgelegt, nicht besucht. Du blockst es ohne das Geld nicht. Aha. Na gut. Die zweite Kerze brennt bereits, die dritte mich zum Zündeln reizt, doch heute wäre es noch zu früh, drum spar ich mir die Mühe. Wenn der Adventskranz brennt, der Anzünder ums Leben rennt, gibt's keine Löscherei, ist mit dem Haus vorbei. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 72 vom 11.12.2021. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern per Audio, Briefkarte, E-Mail, Brieftaube, Flugente, Haikutter oder via Twitter @radio_krd entgegen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Der Andi.